ist, es ist wahr. Im Kopf ein Meer von Illusionen, dein Geist ist nicht mehr klar. Die Bilder fliegen durch den Kopf, zu schnell, um sie zu sehen. Die Zeit verrinnt im Sauschritt, doch du bleibst gleich stehen. Du stehst an der Klippe und unten warst das Meer. Das Gefühl von Schwerelosigkeit, es ist schon lange her. Gehst du noch ein Stück oder bleibst du stehen? Gehst du noch ein Stück, um das Paradies zu sehen? Schwächer, direkt!